erkenne, was du siehst. Verrate, was du liebst. Verfluche, was du suchst. Begrabe deinen Mut. Ein letztes Mal, ein klarer Blick. Das letzte Mal. Das Rot wird fließen, Schritt für Schritt. Das letzte Mal. Der Frost rückt näher, Schritt für Schritt. Das letzte Mal. Die Sünden brechen das Genick. Das letzte Mal. Vernichte, was du brauchst. Verwünsche, wem du traust. Ignoriere deinen Schmerz. Vergrab dein eigenes Herz. Ein letztes Mal, ein klarer Blick. Das letzte Mal. Das Rot wird fließen, Schritt für Schritt. Das letzte Mal. Der Frost rückt näher, Schritt für Schritt. Das letzte Mal. Die Sünden brechen das Genick. Das letzte Mal. Das letzte Mal habe dir vertraut. Ein letztes Mal habe dir geglaubt. Das letzte Mal. Ein letztes Mal, ein klarer Blick. Das letzte Mal. Das Rot wird fließen, Schritt für Schritt. Das letzte Mal. Der Frost rückt näher, Schritt für Schritt. Das letzte Mal. Die Sünden brechen das Genick. Das letzte Mal.